Lock my one, let's go. Yeah. Ich komm nach oben aus den Katakomben und dann aufs Cover kommen und noch ein Cover-Song und ich gewinn den fucking Marathon. Ich laber ohne Plan davon. Ein Wasserstoffatom und dein Wasserkopf liegt am Boden ungeplatzt wie ein Ballon. Komm und front, ich explodier am Mic ohne Pardon. Ich hör nicht mal den Gong, ich hör Urgentice und two strong songs. Ich komm bei dir kurz vorbei und geh den Weg dann on and on. Du gehst wie Saigon vom Balkon oder gebombt. Ich bin nicht der Allerärteste, Allerärteste. Beschützte mich und alle anderen Rapper unterstützt er nicht. Ich bin mehr als Standard-Rapper und mehr als andere Rapper setz ich immer hammermäßig under pressure. Das ist nur Blutsport, Hunde husten, die Blut pusten, die Glut aus der Booth direkt in dein Kopf. Mutterficker, lass die Finger vom Ruhrpott. Snitch in deiner Clique, aber niemals im Ruhrpott. Voice on Pop, rap dein Block, Cop, Bro im Video, Straßenboss, Backstage, ein Otto. Komm schon, Junge, wir sind zu stumpf für den Shit, wir sind Hunde, wir kommen von unten, Bitch. Ich guck euch zu, wie ihr Kopa an Kuppel drückt. Kumpels in Rücken fickt und von komischen Dingen redet. Das Spiel ist zu schwierig für dich, in Krisen deckt dich dein Bruder nicht. Du und Tum ist Trumpf, in deiner Crew gibt es nur Sturien. Komm mir nicht mit Geld und Notenhaufen, vollgepumpter Autos, die dein Pink beschützen. Was los? Zeig mir deine Gaspistole und du frisst das Magazin wie eine Toblerone. Wir sind stumpf. Komm mir nicht mit Hans und Günther, dein gefährlichster Kollege stinkt nach Katzenfutter. Was pah? Erzähl mir nicht von Rauschgifthandel, deine Sneakers sind gekauft von deiner Reichen. Das ist der Punkt. Erzähl mir nicht von früher, was besser. Du hast beim Bart eingeblasen und den Hund seiner Schwester. Yeah. Erzähl mir nur, wie groß wir werden. Welches Album deinen Arsch wiegt, verbrannte Erde. Aus dem Pott und dein Kopf kaputt. Komm in mein Block mit deinem Bord, Mr. Schock dir nicht. Guck, wir sind zu stumpf für dein Auto. Shit, Blut aus der Gosse, ihr wütet ein anderer Wind. Und aus dem Pott und dein Kopf kaputt. Komm in mein Block mit deinem Bord, Mr. Schock dir nicht. Guck, wir sind zu stumpf. Dein Auto, Shit, Blut aus der Gosse, ihr wütet ein anderer Wind und aus dem Pott. Wir sind Hunde, die nachts in ein Viertel kommen. Wir packen euch mit den Songs, wir kacken auf eure Homes. Ich komm mit 200 Chiiten in dein Wohnzimmer. Kack dich ein, der Säbel ist mit mir und meine Fame teilt das Pack in zwei. Dies ist Pott, Junge, stumpf und jung, kühne Dogs. Stell dir Banditos und die Angels auf ner Bühne vor. Ketten und Knüppel, du Krüppel, geh Schlagalarm. Ich komm mit Türken, Kurden und Arabern wie mein Mann Amar. Wer hat die Power von euch Vögeln? Wer? Ich kann dich killen mit deiner Line. Schick dein Jungen, jeder dritte Bauer kann dich töten. Dieses Glaubenskrieg, ihr Gangster, geht euch einseifen. Eure Crews sind alte Männer, eure Frauen sind Scheinleichen. Ich komm mit meinen Jungs die Szene beleben. Du kommst zum Battle, nicht zum Rappen, sondern Zähne aufheben. Du dämlicher Esel, komm Fronte und ich box dich aus den Socken. Nämlich Urge, Dog, Pot, nur Gott persönlich kann mich stoppen. Das sind die Bretter, die Straßen für uns das Glück bedeuten. Das ist der Pop, mein Freund, der Platz, wo wir als Sterne leuchten. Wir sind die Kings hier, waren und werden es bleiben. Versprich nicht hart, ich predige bittere Zeit. Das arrogante Arschloch, ich bleib im Straßenjunge. Nicht um meine Boys, wir tragen das Herz auf der Zunge. Wir rudeln, ruhen und pumpen den Shit. Wir picken in Wunden, Pickel drücken und ficken nicht weg. Oh, oh, das wird nicht gut ausgehen. Wir bringen den Port back ins Business. Sind zur Katze, weil wir gut aussehen. Meine Jungs, meine Boys, meine Klick. Wir sind Stars, ihr Toys, weil ihr nur Bullshit drückt. Mann, ich dreh durch auf diesen Track. Ich fahr wie Panzer durch die Stadt und will sehen, wie ihr Dreck fresst. Die Sturmtruppen in meinem Marsch wie. If you see me in the streets, Soldier, salute me. Und ich geb mein Herz für Urgentice, für alle Hater im Biss. Time for you to recognize, Air Jump in dem Al-Kardashian. Und im Dusch, Mann, bin im Dusch, Mann im Yes. Ich heb die Steine von der Erde. Keine Droge bärden mehr, bevor ich Stumpfes auf dich werfe. What? Mit voller Härte, ich setz Hölsch auf deine Fährte. Rapperuni, die viel Schärfe, dein Erbe spielt mit ner Scherbe. Oh. Erbe, wenn ich sag, dass ich für den Robot sterbe, heißt das nur, dass ich dein totes Fleisch als Currywurst verscherbe. Ja. Zahltag, die Stunde Null, der Port ist back. Zu viele Rapper pissen im Sitzen und machen nur Dreck. Yeah. 2007 Merchandise und die übrig blieben. Jetzt gibt's Rap-Back für die Heads, die's immer noch lieben. True Love. Ein Brenner, diese Formation für euch Desaster. Atom lackt man durch zum Merchandise und damit Basta. Und aus dem Pott und dein Kopf kaputt. Komm in mein Block mit deinem Bock, Mr. Schock dir nicht. Guck, wir sind zu stumpf für dein Auto. Shit, Blut aus der Gosse, ihr wütet ein anderer Wind. Und aus dem Pott und dein Kopf kaputt. Komm in mein Block mit deinem Bock, Mr. Schock dir nicht. Guck, wir sind zu stumpf für dein Auto. Shit, Blut aus der Gosse, ihr wütet ein anderer Wind. Und aus dem Pott.